evening. Einen schönen guten Abend. This message will be in American English. Diese Botschaft. Thank you. With American English haben. Which we all know is the proper accent for the English language. Von dem wir alle wissen, dass es der richtige Akzent ist für das richtige Englisch. Just had to throw that in there. Muss das nur kurz erwähnen. Actually, I'm going to teach you guys something here at the beginning. Und ich möchte euch zum Anfang gleich etwas lehren hier. Many of you are like, what is he doing? Viele fragen sich jetzt, was macht er jetzt? I'm kind of also asking myself that. Ich stelle mir auch diese Frage. How many of you here are musical? Wie viele von euch sind musikalisch und spielen vielleicht selber auch ein Instrument? Nice. We got, wow. We got a lot of musicians here. Wow. Wir haben eine Menge Musiker hier. Very talented ones, and the worship was beautiful, I might add. Sehr talentiert und wir haben einfach eine wunderbare Anbetung gehabt. I'm not musical. Ich bin nicht so musisch begabt. My mother is a musician and tried to teach me. Meine Mutter ist eine Musikerin und sie hat versucht, mich da zu lehren. But every time she sat me down to try to teach me piano when I was young. Und immer wenn ich dann hinsetzen musste und sie mich das Klavier lehren wollte, als ich jung war. I would literally just get up and run outside and play sports. Bin ich immer aufgesprungen, rausgerannt und habe einfach Sport Far gemacht. Far too active as a little boy to sit at the piano. Ich war einfach viel zu aktiv als Kind, um da am Klavier sitzen zu bleiben. But I want to teach you just a few things about the guitar. Ich möchte euch jetzt ein paar Dinge lehren über die Gitarre. That be all right with you? Ist das okay? Just three simple chords here. Vielleicht drei Akkorde eben. I didn't bring my pick with me, so. Ich habe meinen Plektrum nicht mitgebracht, aber es geht schon. I want you to watch very closely. Schaut mal genau hin. Here we have a standard C chord. Hier haben wir so einen Standard C. And if you're a musician, don't correct this if this is wrong. Wenn ein Musiker bist, bitte nicht korrigieren, wenn falsch sein sollte. So we have something like a C. Now watch, we're going to transition into a G. Also wir beginnen mit einem C und wenn wir dann einen Übergang haben zu einem a very rich G, I might add. Zu einem G. And then we're going to transition lastly into an E minor. Also von C zu G zu E moll. Ja. Exactly. Okay, so now you know how to play guitar. Ja, jetzt wisst ihr, wie es geht, wie man Gitarre spielt. This wasn't totally random. Das war jetzt nicht zufällig. There's a purpose in this, which I will get to. Das hat noch einen tieferen Sinn. But you have to wait. Now you know how to play guitar. Jetzt wisst ihr, wie es geht. Yeah, I have a lot of respect for people who do things that I can't do. Ich habe einen großen Respekt für Leute, die Dinge tun, die ich selber nicht tun kann. Very thankful for the musicians and for the worship team. Ich bin auch sehr dankbar für die Musiker und auch für das Anbetungsteam. We'll say a short prayer before we get into the word. Ich möchte einfach ein kurzes Gebet sprechen, bevor wir dann in das Wort hineingehen. Father, we're grateful for your presence here tonight. Vater, wir sind dir so dankbar für deine Gegenwart hier. Ask through your Holy Spirit that you anoint these words. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du diese Worte einfach salbst. So that they bring about change in our lives. Dass diese Veränderung in unserem Leben bewirken. That we are not just hearers of the word, but doers. Dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter. In Jesus' name. Und darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. All right, so last week, Rob started a series in discipleship. Letzte Woche hat Rob eine Serie begonnen in Jüngerschaft. And he is living that out right now in Liberia, making disciples. Und lebt auch genau das in Liberia. Macht dort Jünger. We have an awesome example in Rob as he's doing that. Und wir haben ein wunderbares Beispiel in Rob. Macht dies. And last week he talked about what it means to be a disciple. Letzte Woche hat darüber gesprochen, was es bedeutet, ein Jünger zu sein. That literally we were created to become like Jesus. Denn wir sind buchstäblich dazu geschaffen, wie Jesus zu werden. And this isn't a call to comfort, but to character development. Und das ist nicht so sehr eine Berufung zu Trost oder Bequemlichkeit, sondern vielmehr dazu, dass unser Charakter gebaut wird. And it functions best when we cooperate with the Holy Spirit. Und es funktioniert am besten, wenn wir mit dem Heiligen Geist kooperieren. It's a long, steady process of growth. Das ist ein langer, ständiger Prozess des Wachstums. And God uses people, und Gott circumstances, dazu, and his word Leute, to make us disciples. Umstände und vor allem sein Wort, um uns zu Jüngern zu machen. So tonight we're going to transition from inwardly, knowing what it means to be a disciple. Heute, wenn wir dann den Übergang schaffen, davon praktisch innen in mir zu wissen, was es an Jünger to outward, how to be a disciple that makes disciples. Wir wollen einfach den Übergang schaffen, auch nach draußen, dazu, was es bedeutet, Jünger zu machen. And my heart is that we as a church in Vienna and specifically at CIG. Und mein Herz liegt darin, dass wir als Gemeinde, aber auch hier in Wien, that we would be mature disciples. Dass wir einfach reife Jünger sind. And that our hearts would be ignited tonight. Und dass unsere Herzen einfach sich entflammen. To make disciples. Dass wir einfach ein Feuer fangen dafür, Jünger zu machen. That's why I came to Vienna 6.5 years ago. Das ist auch der Grund, warum ich nach Wien gekommen bin, vor 6.5 Jahren. Been in CIG for 6.5 years. Bin jetzt seit 6.5 Jahren hier in der CIG. And my passion is to meet people where they're at in their faith. Und meine Leidenschaft besteht darin, einfach Leute genau dort zu treffen, wo sie in ihrem Glauben stehen. And exhort them to take that next step towards Jesus. Zu ermutigen, dass sie den nächsten Schritt machen hin zu Jesus. Whether that's the very first step ever. Ob das vielleicht der erste Schritt, den sie überhaupt machen, ist. Or whether they've been a believer for 20 years and want to take a deeper step into Jesus. Oder vielleicht Gläubige sind, die seit 20 Jahren glauben und einfach einen weiteren, tieferen Schritt hineinmachen in das Leben Jesu. And we started a fellowship groups that meet in Starbucks. Und wir haben so Gruppen gestartet, wo man Gemeinschaft erleben kann beim Starbucks. For the purpose of making disciples. Mit dem speziellen Zweck, Jünger zu machen. And last year started a non-profit organization, Kyrios Ministries. Und im letzten Jahr habe ich eine non-profit Organisation gestartet oder gegründet. Sie heißt Kyrios. And that's the Greek word for Lord. Und das griechische Wort für den Herrn. And the purpose is for holistic discipleship. Und der Zweck ist einfach eine ganzheitliche Jüngerschaft. Now, I want to take a look at a few verses here. Ich möchte einfach mal ein paar Verse mit euch anschauen. This is a verse that God was impressing upon my heart at the beginning of January 2013 and then again January 2014. Und das ist ein Vers, der einfach einen tiefen Eindruck auf meinem Herzen hinterlassen hat vom Herrn. Und das war so Anfang des letzten Jahres und ist genauso auch Anfang dieses Jahres. And this is the greatest commandment. Und das ist das größte Gebot. To love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, and with all of your strength. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. And God's been challenging me, what is that? I've been asking myself, what does that look like to love the Lord with all of my heart? Und Gott hat mich herausgefordert und ich habe mich gefragt, was bedeutet das, einfach den Herrn zu lieben von ganzem Herzen? What does that look like in the day to day to love the Lord with all my soul? Wie schaut das aus, so Tag für Tag den Herrn zu lieben mit meiner ganzen Seele? And how do I love God with all of my strength? Und wie liebe ich Gott mit all meiner Kraft? And just daily, what does that look like? How do I love God with all of my mind? Und wie liebe ich Gott einfach so täglich in meinem täglichen Leben mit meinem ganzen Verstand? Because this is the foundational verse for being a disciple. Denn das ist eigentlich das Fundament dafür, ein Jünger zu sein. And the Great Commission is the foundational verse for making disciples. Und der große Aussendungsbefehl, das ist der fundamentale Vers dafür, Jünger zu machen. And I mention the greatest commandment because we cannot put the Great Commission above the greatest commandment. Und ich habe zuerst einfach das große Gebot oder das größte Gebot erwähnt, weil wir können keine Jünger machen, wenn wir nicht zuerst auf dem großen Gebot der Liebe bauen. The first call to be before we're called to do. Das erste ist, dass wir etwas sein müssen, bevor wir berufen werden können, etwas zu tun. But we are called to do. And these are Jesus' famous last words. Aber wir sind auch dazu berufen, etwas zu tun. Und das sind die berühmten letzten Worte Jesu. Let's take a look at the Great Commission in Matthew chapter 28. Schauen wir uns den großen Aussendungsbefehl einmal an, in Matthäus Kapitel 28. It says, go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always, to the end of the age. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Two things I want you to notice. They're highlighted in red. Ich möchte, dass ihr zwei Dinge da erkennt oder bemerkt. Ich habe sie rot markiert. The first thing is that go is in the present tense in Greek and it's continuous. It's as you are going in life. Das Gehen ist in einer Gegenwartsform. Das heißt, während ihr da so hingeht in eurem Leben. And the second thing is that the main verb, although there's four or five verbs in there, the main one is make disciples. Das zweite, das Hauptverb, wo dann alle anderen dran geknüpft sind, ist eben Jünger zu machen. And all those other verbs are hanging off of the main verb, make disciples. Und alle anderen Tu-Wörter, sie sind daran geknüpft an dieses Wort, macht Jünger. Now the word disciple simply means learner or follower. Und das Wort Jünger bedeutet einfach jemand, der ein Lernender ist, jemand, der lernt durch Nachfolge. I would define discipleship then, wenn ich jetzt die Jüngerschaft definieren würde, as an intentional process, dann könnte man das so tun, das ist ein Prozess, der mit Absicht geschieht, of someone learning and following you. Nämlich, dass jemand dir nachfolgt und von dir lernt, as you walk out your life in Christ. Während du dein Leben auslebst in Christus. And I know there's a difference between knowing something, und ich weiß, dass ein Unterschied darin, etwas zu wissen, and knowing how to do something, und auch zu wissen, wie das wirklich geht. So take a short look at how Jesus did this. Und schauen wir uns mal kurz an, wie Jesus das gemacht hat. The first thing we see is that there was a training and an equipping involved. Das erste, was wir sehen können, ist, dass da ein Training stattfand, eine Ausbildung, eine Ausrüstung. It's very clear in the life of Jesus what he did with his disciples. Es lässt sich sehr klar sehen anhand des Lebens von Jesus, was er mit seinen Jüngern gemacht hat. Throughout the Gospels and specifically focusing on Matthew 8 and 9 and 10. Hindurch die Evangelien und speziell in Matthäus 8, 9 und 10. We saw that Jesus is walking with his disciples. Wir können so sehen, wie Jesus da mit seinen Jüngern da durchs Land zieht. Jesus was pretty cool, so he probably had a little pep in his step. Jesus war sehr cool und er hat so ein bisschen einfach den richtigen Schritt gehabt. And as he was going with his disciples, he would heal a blind person. Und während er so geht mit seinen Jüngern, heilt er einen Blinden. And he would cast out an evil spirit. Und er treibt einen Dämon aus. And he would just love and love and love and love and love all of these people he encountered. Und er würde einfach alle Leute, denen er begegnet, er würde sie lieben und lieben und lieben und lieben. And so we see that what he did with his disciples was experiential in nature. Wir können sehen, dass das, was er mit seinen Jüngern tat, dass es einfach auch etwas war, worin er eine Erfahrung gab. The training and the equipping was experiential. Das Trainieren, das Ausbilden und oder die Zurüstung, es war etwas, was sie wirklich spürbar erleben konnte am eigenen Leib. Not academic or teaching alone. Das war nicht nur akademisch oder etwas, was ihnen nur so lehrte. And it was also multifaceted. It dealt with the body, the soul, the mind and the spirit. Und es hatte auch einfach viele Facetten. Es involvierte einfach den Leib, die Seele und den Geist. And we can glean from Jesus kind of these four phases of what he did with his disciples. Da können wir auch etwas für uns mitnehmen, was er da gemacht hat mit den Jüngern. Da gibt es vier Phasen. The first thing he did, he said, I'll do it. And you watch. Zuallererst hat er gesagt, ja, ich mache euch das mal vor und ihr schaut dann zu. So we have this at the beginning, this instruction phase. Am Anfang war diese Phase der Instruktionen. And the second two phases, then he did together with them. Und die beiden zweite, dritte Phase, die hat er dann mit ihnen zusammen gemacht. He said, I'll do it and you help. Das nächste war die zweite Phase. Ich werde es mal machen und ihr helft mir dabei. And then thirdly, you do it. And I'll help. Und die dritte war, ja, jetzt macht ihr das und ich werde ein bisschen helfen. And the fourth stage und der vierte Schritt war, you do it and I'm gone. Ihr macht das und ich bin weg. And so this is the imparting stage or sending out. Und da findet einfach eine Aussendung statt, indem er ihnen etwas mitgibt. So you have instruction. Wir haben diese Unterweisung. Illustration. Die Veranschaulichung. Involvement. Dass sie zusammen machen. And then imparting. Und dann, dass er ihnen das weitergibt. And we can glean these from the life of Jesus. Und das können wir uns mitnehmen aus dem Leben Jesu. And we see that he did this as a team. He worked as a team, as well as Paul in the New Testament. When he's planting churches, it was with a team, not alone. Wir können sehen, dass das in einem Team geschah. Und auch wenn man Paulus sich anschaut, wie er Gemeinden im Neuen Testament gegründet hat, es geschah mit einem Team. So we're going to turn to Ephesians 4. So gehen wir mal hin zum Epheser Kapitel 4. We're going to look at the connection between discipleship and the team, the body of Christ. Dann schauen wir uns einmal an, diese Verbindung mit der zwischen der Jüngerschaft und dem Leib Christi. In these three verses it says, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers. Und er hat die einen, das ist Christus, er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. To equip his people for works of service. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. So that the body of Christ may be built up. Auf dass der Leib Christi erbaut werde. Until, so we're building until. Bis, also wir bauen und bauen und bauen, bis wir dann. Until we reach three things, unity in the faith. Bis wir alle dann hingelangen zu drei Dingen, zur Einheit des Glaubens. Knowledge of Jesus. Zur Erkenntnis Jesu. And become mature. Und dann einfach reif werden. This is a call to mature discipleship. Denn wir sind berufen zu einer reifen Jüngerschaft. Which is attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Auf dass wir einfach so geraten hin zu der vollen Maß der Reife Christi. So it's a call to build up mature disciples. Wir sind dazu berufen, einfach reife Jünger aufzubauen. Now often we overestimate what we can do alone. Oftmals überschätzen wir, was wir da alleine vielleicht zustande brächten. Oh, and underestimate what we can do as a team. Und wir unterschätzen, was wir gemeinsam tun können. So remember this wonderful guitar lesson you had. Ihr erinnert euch an diesen wunderbaren Gitarrenunterricht, den ihr gerade bekommen habt. Now you habt. Know how to play guitar, right? Jetzt wisst ihr ja, wie man Gitarre spielt. Not really. Nicht so wirklich. Not really. Nicht so wirklich. There's so much more to the guitar than just learning three chords. Da gibt es sehr viel mehr, was man lernen kann beim Gitarrenspiel, als nur drei Akkorde. And you could learn music theory. Und man kann so Musiktheorie lernen. And you could study all the strings and the chords and everything. Und du kannst die Gitarre studieren, da die Saiten und die Akkorde. But there's so much more to playing guitar than just learning about it. Und da liegt so viel mehr drin, Gitarre wirklich zu lernen, als nur etwas über die Gitarre and zu lernen. I propose that becoming a musician is like becoming a mature disciple. Und ich möchte einmal diese Verbindung herstellen. Ein Musiker zu werden ist genauso wie ein Jünger zu werden. There's so much more to being a mature disciple than intellectual knowledge. Da ist sehr viel mehr da, praktisch ein reifer Jünger zu werden, als nur ein reines Kopfwissen. But that's what we've reduced it to, is just knowledge. Aber wir haben es so oft dahin reduziert, dass es einfach nur so ein Kopfwissen ist. At some point you have to practice with the instrument your own. Es gibt einen Punkt, wo du dann einfach doch selber mit dem Instrument üben musst. And you have to play the music. Und wo du dann die Musik spielst. The leadership can't do this for you. Die Leiterschaft kann das nicht für euch tun. This is a call for us as a church to as a whole. Das ist eine Berufung für uns als Gemeinde, als Ganze. To make disciples. Dass wir Jünger machen. I mean, what if we kind of brought together like mini life groups? Wie wäre das, wenn wir einfach so viele kleine Gruppen anbieten würden? And disciple each other. Und einander zu Jüngern machen. I mean, each one of us has riches of Christ inside of us. Jeder von uns hat Reichtümer Christi in uns. And it's so much easier to coordinate an appointment. It's difficult to get like 10 or 11 people to find a day that all have free. Also eine Verabredung so zu zweit oder zu dritt ist doch viel einfacher, als wenn man sich da mit vielleicht 12 Leuten verabreden müsste. Instead of trying to find a date that works for 10, just 3 of you show up. Just 3 of you together. Anstatt also, dass man jetzt versucht, einen Termin zu machen für 10 Leute, ist doch ganz einfach, wenn dann 3 Leute vielleicht zusammenkommen. And you share the riches of Christ among the 3 of you. Und du teilst einfach gegenseitig die Reichtümer Christi mit. And this also prevents codependency from just one person. Und das bewahrt euch auch davor, dass in diese gegenseitige Abhängigkeit die Codependenz kommt. In these groups of 3, you can go deeper in relationship with one another, confessing sins to one another. In diesen Dreiergruppen könnt ihr einfach viel tiefer gehen in der Beziehung miteinander. Und es kann auch sein, dass ihr Sünden einander bekennt. So much easier to be vulnerable with 2 or 3 others than it is standing on a stage or in front of a group of 10. Es ist viel einfacher, einfach in so einer kleinen Gruppe da auch sich sehr verletzlich zu machen, als wenn man da vor einer großen Gruppe von 10 Leuten oder mehr steht. And so just as our bodies have DNA, genetically encoded into them. Wie unsere unser Körper eine DNA hat im Englischen, und da einfach die Gene kodiert sind. The smallest cells of the body of Christ are the individual disciples. Die kleinsten Zellen des Leibes Christi, das sind die einzelnen Jünger. And each one of us should be manifesting the DNA of Christ. Und jeder eins von uns manifestiert da die DNA, das heißt den Gencode Christi. So you get together with this group of three and you dive into the divine truth, the Bible. Und du triffst dich einfach zusammen in der Gruppe und du trittst da einfach in die Divine Truth im Englischen, das heißt in die Bibel. And share what Christ has been showing you throughout the week. Also die göttliche Wahrheit. Und du teilst dir einfach gegenseitig mit, was du von Christus empfangen hast in der ganzen Woche. You engage in nurturing relationships. Und dann machst du mit und du gibst dich hinein in Beziehungen, die sich gegenseitig nähren. And the A is apostolic mission. Und das A ist die apostolische Mission. Where you're regularly and intentionally praying for those who out there are unsaved. Wo man regelmäßig und einfach mit Absicht einfach für die betet, die vielleicht draußen sind, die noch nicht gerettet sind. And God will bring these opportunities up for you to take advantage of. Excuse me. And God will bring these opportunities to talk to these people who you're praying for. Auf Gott, dass Gott dann einfach diese Gelegenheiten bringt, mit diesen Leuten zu reden, für die du betest. I believe that that disciple making is the core activity of the church. Ich glaube, dass Jünger machen wirklich die Aktivität im Kern ist, der Aktivitäten der Gemeinde. And my call, my hope, my desire. Und meine Berufe, meine Hoffnung, mein Wunsch, mein Verlangen ist es. That would be our number one focus. Dass das wirklich einfach zu dem Mittelpunkt, zur Nummer eins wird in den Prioritäten hier. Let's ask ourselves, how can we as a church breed mature disciples who make other disciples? Wie können wir als Gemeinde einfach reife Jünger hervorbringen, die wiederum reife Jünger mehren? And maybe you're asking yourself, okay, what is my position on this team? Und vielleicht fragen wir uns, was ist da jetzt meine Rolle in diesem Team? Each one of you has so much worth. Jeder einzelne von euch hat einfach so viel Wert. Jesus sees so much value in each one of you. Jesus sieht so viel Wert in euch. Often we think, I have nothing to give, I have nothing to pass on. Oftmals denke ich habe da nichts zu geben, ich habe da nichts, was ich weitergeben könnte. And in 2 Corinthians chapter 1, it gives us a clue what our position on the team might be. Im 2. Korinther Kapitel 1, da haben wir so eine gewisse Vorstellung davon, was unsere Rolle in so einem Team sein könnte. And this verse speaks of, says, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all of our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet wurden. And you see in the red there that we go through trials in life. Wir können da sehen, im Roten auch, wir haben da verschiedene Prüfungen, durchzumachen. And God uses those so that we can be transformed into the likeness of Christ. Und Gott verwendet sie, auf dass wir verwandelt werden in die Ähnlichkeit Christi, in dem Ebenbild. In the framework of making disciples, he uses those trials so that we can disciple others who are going through those same trials. Wenn man das in einem Rahmen sieht, dann kann man sehen praktisch, wie er diese Prüfung, die wir erleben, verwendet, auf dass wir andere eben zu Jüngern machen können in den Dingen, die wir erlebt haben. In other words, that what you've gone through, die Dinge, die du selbst erlebt hast, that's a very good indication of how you will disciple others. Das ist ein gutes Anzeichen dafür, wie du oder in welchem Bereich du Jünger machen kannst. All right, so what does this look like practically this week? Wie kann das ausschauen, ganz praktisch gesprochen, diese Woche? Like to be very practical. Ich möchte einfach gern praktisch sein. And I'd like to give you an example of that shortly. Ich möchte euch ein Beispiel geben, ein kurzes. I met a guy named Vikas. Ich habe einen Mann kennengelernt namens Vikas. I'll tell you later how. Ich werde euch gleich erzählen, wie das geschehen ist. But we meet up regularly, and because he's originally from India. Wir treffen uns ja regelmäßig und weil er ursprünglich aus Indien kommt, has a lot of lies rooted in his mind from Hinduism. Da gibt es viele Lügen, die einfach in seinem Verstand sind, die aus dem Hinduismus kommen. So we meet regularly to identify those lies and uproot them. Und wir treffen uns regelmäßig, um einfach diese Lügen zu identifizieren, um sie einfach auszuzupfen. And then replant the truth of God's word into his mind. Um einfach die Wahrheit von Gottes Wort dann dann diese Stelle einzupflanzen. And as he with his family has worshipped many idols of Hinduism in the past, there's an open door for many evil spirits, many demons. Da seine Familie einfach verschiedene Götzen angebetet hat in der Vergangenheit, sind da offene Türen für alle Arten von bösen Geistern, für Dämonen. This is the reality of the world we live in. Und das ist die Realität der Welt, in der wir leben. So we spend time breaking those strongholds. Und wir verbringen Zeit damit, einfach diese Festung da niederzureißen. And often it's not alone, it's with the team. Und es ist oftmals nicht eben alleine, sondern wir machen das zusammen mit einem Team. And what's so awesome is, 7 months ago, Vika said, hey, I want to trust my life to Jesus. Und was so super ist, vor 7 Monaten hat einfach Vika gesagt, ich möchte mein Leben ganz und gar Jesus anvertrauen. And he got baptized in October. You can see in the bottom right, in the Donau, in front of the UN. Und ihr könnt das sehen, im Oktober haben wir ihn getauft, praktisch direkt vor dem UNO-Gebäude. So we've been spending time building up his spirit, his inner man. So verwenden wir Zeit darauf, einfach ihn aufzubauen in seinem Geist, in seinem inneren Menschen. So just want to give you that as a practical example what holistic discipleship can look like. Ich möchte euch das geben einfach als praktisches Beispiel dafür, wie ganzheitliche Jüngerschaft aussehen kann. So for us this week. Für uns also diese Woche. John 15:5 tells us to simply abide. Johannes 15, Vers 5 sagt einfach zu uns, wir sollen einfach in ihm bleiben. And this is the first step to making disciples. Und das ist der erste Schritt, einfach Jünger zu machen. Just abide. Bleib einfach in ihm. Spend time regularly with the Lord, in his word, in prayer. Verbring einfach Zeit ganz regelmäßig mit dem Herrn, im Wort, im Gebet. And this takes the pressure off, right? Und da wird einfach der Druck von uns genommen. Just kind of abide in Christ. Ich brauche einfach nur in Christus bleiben. But what we can do is make ourselves available. Was wir tun können, ist, dass wir dann auch uns bereitstellen können. Ian Thomas of the Torchbearers said. Ian Thomas von den Fackelträgern sagte. He said, "It's not your ability that matters; it's your availability." Es ist nicht deine Fähigkeit, die eine Rolle spielt, sondern deine Bereitschaft. God, I'm available. Use me. Gott, hier bin ich. Verwende mich. I'm abiding in you, use me. Ich möchte in dir bleiben und so möchte ich auch, dass du mich verwendest. And Rick Warren said that that's the most dangerous prayer you can pray. Und Rick Warren sagt, das ist einfach das gefährlichste Gebet, was Those du nur beten kannst. Two words, use me. Diese beiden Worte, verwende mich, Herr. You find yourself in places or doing things that you never thought you'd do. Und du findest dich dann selbst wieder an Orten praktisch an Dinge tun, die du dir nie vorstellen konntest. The second thing is after abide. Das zweite, nach dem in ihm bleiben, is to pass it on. Besteht darin, es einfach weiterzugeben. We see this principle from 2 Timothy chapter 2, verse 2. Wir können das sehen, dieses Prinzip in 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 2. Where Paul is talking to Timothy, and he says, "You have heard me teach these things, teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people, who will be able to pass them on to others." Und was ich dir vor vielen Zeugen als die Lehre unseres Glaubens übergeben habe, das gib in derselben Weise an zuverlässige Menschen weiter, die imstande sein werden, das anderen zu vermitteln. We see discipleship in 4 generations happening in this verse. Wir können der Jüngerschaft erkennen, die da über 4 Generationen gehen in diesem Vers. This is how movements are started. So werden da Bewegungen gegründet. That disciples are making disciples. So machen Jünger auch andere Jünger. These disciples are making leaders. Diese Jünger, sie bringen Leiter hervor. These leaders are planting churches. Und diese Leiter, sie pflanzen Gemeinden oder bauen Gemeinden. And these churches are starting movements. Und diese Gemeinden, sie beginnen dann praktisch weitere Bewegungen Gottes. And when we start simple by making disciples. Aber wir beginnen ganz einfach, indem wir Jünger machen. And are empowered with the Holy Spirit. Und wir werden bevollmächtigt vom Heiligen Geist. I believe we will see a movement that will change all of Austria. Und wir werden einfach sehen, wie eine Bewegung entsteht, die ganz Österreich verwandelt. We see a principle in that verse that disciples are not just followers and learners, but also reproducers. Wir können daran sehen, dass Jünger nicht nur Nachfolger und Lernende sind, sondern auch welche sind, die sich multiplizieren. So what if we changed the measure of success in the church? Was wäre, wenn wir jetzt den Maßstab für Erfolg ändern würden? From what I do? Von dem, was ich da tue? To who I equip? Zu dem, wem ich da zurüste? Or from what I do to who I reproduce? Zu dem, was ich selbst tue, zu dem, was ich da praktisch reproduziere, das heißt, wieder hervorbringe. But we have to be intentional about it, right? Aber darin müssen wir das müssen wir tun mit Absicht und mit Zweck. Abiding and kind of floating and just abiding and floating, schedules get in the way. So dieses in ihm bleiben und so, ja, das ist schön, aber gibt es auch Kalender und Zeitpläne? Yeah, how many of you love to exercise? Wie von euch mögen es einfach so ein bisschen Sport zu machen? Membership or fit in or home's place. Es gibt vielleicht Leute, die eine Mitgliedschaft haben in irgendeinem Fitnesscenter. All right, how many of you hate to exercise? Wie viele Leute hassen? I get a lot more response. Aha, da bekomme ich noch sehr viel mehr. My younger sister would identify with you. She says exercise is harmful to the body. Meine jüngere Schwester, die sagt praktisch, wenn man da irgendwie sportliche Übungen macht, das ist einfach sehr beschwerlich. I think it's just God's grace that she's really skinny and fit. Und dann einfach die Gnade Gottes, dass sie einfach schlank bleibt und trotzdem fit ist. And Steve Sonderman, who's an American who's well known for men's discipleship. Der Steve Sonderman. He's well known for men's discipleship. Er ist sehr bekannt praktisch für die Jüngerschaft von Männern. And he said, whenever I get the feeling I should run, wenn auch immer ich das Gefühl habe, ich sollte rennen, ich sollte weglaufen, I lie down. Dann lege ich mich nieder. I take a nap. Ich sollte losstarten und laufen, dann lege ich mich nieder und lege mich schlafen. And I get up when the feeling's gone. Und dann stehe ich auf, wenn das Gefühl weg ist. So maybe some of you can identify with this. Kannst du da jemand irgendwie mit identifizieren? But in all seriousness, let's not rely on our feelings for discipleship. In aller Ernsthaftigkeit, lass uns da nicht auf unsere Gefühle verlassen, wenn es da um Jüngerschaft geht. But be intentional about it. Aber mach das einfach mit voller Absicht. All right, so abide and pass it on. Bleibt in ihm, aber dann gebt das weiter, was ihr erlebt habt. We'll start to close with the three biggest hindrances to making disciples. Wir wollen abschließen mit den drei größten Hindernissen, die der Jüngerschaft entgegenstehen. I don't know how. Ich weiß nicht wie. I don't know who. Ich weiß nicht wer. And I don't know when. Und ich weiß auch nicht wann. And we've touched on the I don't know how already. Wir haben schon ein bisschen das berührt, dass ich weiß nicht wie. Simply abide and pass it on and make it experiential. Mir gesagt, ja, bleibe in ihm, gebe das weiter und lass es für die anderen etwas sein, was sie selbst auch erleben können, nachvollziehen können. I don't know who. Ich weiß noch nicht wer. I'll tell you how I met Vikas. Aber ich kann euch erzählen, wie ich den Vikas getroffen habe. It was after a Sunday evening CIG service. Das war nach einem Sonntagabend-Gottesdienst. And it was January 1st, and that's the day they give out visas to stay in Austria. Das war 1. Januar, und das war der Zeitpunkt, wo da Visa erteilt werden in Österreich. So I had to get one, because there's only 60 in the whole country. Und ich musste eins bekommen, und da gab es ja nur 60, die da erteilt wurden. This quota of this type of visa. Von dieser Art von Visum. So it's first come, first serve, you got to get a good spot in line. Und wenn es darum geht, praktisch der Erste kommt, der kriegt auch eins, dann musst du natürlich schauen, dass du irgendwie dich schnell anstellst. So Sunday night, I went by the MA35 to kind of make sure I knew where it was. Am Sonntagabend bin ich dann da vorbeigegangen bei der MA35, um einfach zu schauen, wo das ist. So that Monday morning I could, you know, get up at 5, get a good spot in line. Also dass dann am Montag in der Früh vielleicht so gegen 5 einen guten Platz bekomme, dass ich mich dann da anstellen kann. Well, I go by there and there's already people in line at night. Und dann gehe ich da vorbei und ich sehe bereits Leute, die dort sich anstellen. So I sprinted home. Ich bin dann nach Hause gesprintet. I got all my visa documents together. Ich habe alle meine Dokumente da gesammelt. I grabbed a bunch of clothes and put them on. It's January. Und ich habe mir dann also mehrere Lagen Kleidung angezogen. Es ist Januar. Got my sleeping bag. Hat dann auch meinen Schlafsack. And here I am spending the night in the street. Und da bin ich und verbringe eine Nacht auf der Straße. Quite an experience. Das war eine ziemliche Erfahrung. But you know who was right next to me in this visa line? Ja, wisst ihr, wer da direkt neben mir war in dieser Reihe, die da sich anstellte um ein Visum? Vikas. Der Vikas. And you get to know a guy pretty well when you spend the night on the street with him. Man lernt jemanden sehr gut kennen, wenn man eine Nacht mit ihm auf der Straße verbringt. So God will bring people to your side throughout life. Gott wird einfach Leute an eure Seite bringen während eures Lebens. But you can look for three characteristics in this person. Aber schaut aus nach drei Merkmalen in dieser Person. To know who you should disciple. Auf dass ihr wisst, wem ihr vielleicht da zu Jüngern machen könnt. You want to disciple people who are fat. Ihr wollt einfach Jünger machen, die im Englischen fat sind. This is an acronym. Das ist eine Abkürzung. Faithful, available and teachable. Faithful, treu, available, das heißt bereit, und teachable ist treu, belehrbar. Faithful, that you make a time with them, they'll show up. Treu heißt, dass du eine Zeit ausmachst und sie kommen auch. Available, that they make it a priority. Bereit heißt, dass sie es zu einer Priorität machen. And teachable, that they're hungry. Und belehr oder lehrbar heißt, dass sie einen Hunger mitbringen. And thirdly, don't know when is also a big hindrance. Und der dritte Punkt ist einfach, man weiß nicht wann. Es ist irgendwie ein Hindernis. Now direct us back to the verses about Jesus. Und damit kommen wir zurück zu diesen Versen über Jesus. That as he was going in life. Während er da so dahin ging und sein Leben einfach auslebte. He discipled the disciples. Macht er die Jünger zu seinen Jüngern. So to close, why make disciples? Abzuschließen, warum sollte man Jünger machen? They were Jesus's famous last words. Es gibt diese berühmten letzten Worte Jesu. When you have last words at a goodbye party or anything else, you're sharing your heart. Wenn es da zu den letzten Worten kommt, zum Beispiel vielleicht auf einer Verabschiedungsfeier oder Party. This is Jesus' heart for what we do. Hier können wir sehen, was das Herz Jesu ist für das, was wir da tun werden. It also raises the bar in our own faith, right? Es hebt auch den Maßstab in unserem eigenen Glauben. As you disciple others, you're challenged in your own faith. Während du einfach andere zu Jüngern machst, wirst du auch in deinem eigenen Glauben herausgefordert. And why make disciples? Warum sollte man jetzt Jünger machen? Because the future of the church depends on it. Weil die Zukunft der Gemeinde daran hängt. Because we'll live on in two ways. Weil wir werden weiterleben auf zweierlei Weise. In eternity with Christ. In der Ewigkeit mit Christus. And in the lives of the disciples that we have made. Und auch in dem Leben der Jünger, die wir jetzt Jüngern gemacht haben. People that we have intentionally influenced for Christ. Menschen, in die wir voller Absicht einfach investiert haben in Christus. Amen. Amen. Say a short prayer for us. Ich möchte ein kurzes Gebet beten. And Jesus, we love you. Jesus, wir lieben dich. I pray, Jesus, that you would help us to be intentional about discipleship. Ich bete, Jesus, dass wir wirklich das beabsichtigen, Menschen zu Jüngern zu machen. Bring even right now two people to our mind's eye who we could engage in discipleship with. Bring uns einfach zwei Leute in den Sinn. Bring sie vor unsere Augen, die wir zu Jüngern machen können. And if tonight, if you're not a follower or a learner of Jesus, und heute Abend, wenn du nicht ein Nachfolger Jesu bist, jemand, der von ihm einfach lernt, I challenge you to take up this mission or this adventure of following Jesus. Da möchte ich dich herausfordern, einfach diese Mission, diesen Auftrag anzunehmen, dieses Abenteuer mit Jesus. Acknowledge the mistakes or the sin that you've made in your life. Erkenne einfach die Fehler, die Sünde an, die du im Leben einfach begangen hast. And ask Jesus to come and fill you. Und bitte Jesus, dass er da hineinkommt und dass er dich dann auch füllt. With his spirit. Mit seinem Geist. And empower you to live this mission, this adventure. Auf dass er dich bevollmächtigt, einfach diesen Auftrag auszuleben, dieses Abenteuer. I pray, Father, that we abide in you daily this week. Und Vater, ich bitte darum, dass wir einfach jeden Tag in dir bleiben, auch diese Woche. And that we pass on these wonderful riches that Christ has given us. Und dass wir diese wunderbaren Reichtümer, die Christus uns gegeben hat, dass wir sie weitergeben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's take a little more time before the Lord. Nehmen wir uns noch einen Moment Zeit vor dem Herrn. Holy Spirit, what we just heard, let it speak to Holy Spirit, what we just heard, let it speak to each one of us here personally. Heiliger Geist, das, was wir gerade gehört haben, lass es zu jedem Einzelnen von uns sprechen, ganz individuell. And give us the people, as Nathan just prayed. Gib uns einfach diese Leute, wie Nathan auch gebetet hat. Two people. Gib uns zwei Leute in Sinn. And give us a picture of the strategy, how we can do it. Und gib uns ein Bild davon, wie wir das machen können. Gib uns eine Strategie. We want what we heard to become life and to become reality. Wir wollen, dass das, was wir gehört haben, zu unserem Leben wird, dass unser Leben zur Wirklichkeit wird. So let's take a moment. And as you know, before the prayer, I mean before the service, a group of us get together and pray. Und ihr wisst, also vor dem Gottesdienst kommt eine Gruppe von uns zusammen, wir beten. And someone got a picture. Jemand hat ein Bild erhalten. And I think it fits with the message. Und ich glaube, es passt zusammen mit der Botschaft. And it was Jesus, and he was getting lots of white material ready. White material? Weißer Stoff. Ja, also Jesus hat sehr viel weißen Stoff vorbereitet. And he was like gathering it. Und hat das so gesammelt, den Stoff. And he was making a wedding gown. Und er hat dann, er hat einfach ein Brautkleid. Ein Brautkleid gemacht, dafür den Stoff zubereitet. And normally the groom should not see the wedding gown of the bride. Normalerweise ist es so, dass der Bräutigam nicht das Hochzeitskleid der Braut sieht. But in this case Jesus was preparing the dress for his bride. Aber in diesem Fall ist es so, dass Jesus das Hochzeitsgewand anfertigt für seine Braut. And that's what he also said, what we just heard, Ephesians 4. Und das ist das, was wir gerade auch gehört haben in Epheser 4. That he uses apostles and prophets and teachers, pastors, evangelists to equip the saints, and that Jesus is equipping his church. Wie im Epheser 4, dass er Apostel, Propheten, Evangelisten und Pastoren und Lehrer dazu verwendet, die Gemeinde, die Gläubigen zuzurüsten, seine Heiligen. And so Jesus so wants to equip us. Jesus möchte uns so sehr ausrüsten. So that we don't remain children, but that we grow up. Dass wir nicht einfach nur Kinder bleiben, sondern dass wir in ihm aufwachsen. That we become dependent on Jesus more than on people. Dass wir von Jesus mehr einfach abhängig sind als von anderen Menschen. What if this church, what if there was persecution and we couldn't meet anymore? Was wäre, wenn es Verfolgung gäbe und wir könnten uns hier nicht mehr treffen? We didn't have a pastor to teach us. Oder wir hätten keinen Pastor, der uns lehrt. How would we do? Wie würden wir mit der Situation umgehen? Wie würde es uns da gehen? Jesus wants to equip us. Jesus möchte uns zurüsten. He wants us to have our own vertical, our own connection with him. Jesus möchte, dass wir unsere eigene Vertikale haben, unsere Verbindung mit ihm. That is stronger. Das ist stärker. Than our horizontal relationships to people. Eine Vertikale, die stärker ist als die horizontalen Beziehungen, die wir haben zu anderen Menschen. Even though we need each other in the body. Auch wenn wir einander brauchen im Leib. Okay, so Father, I thank you. Vater, ich danke dir. I thank you, Jesus, for preparing your bride. Danke, Jesus, dass du die Braut Braut. Die Braut zurüstest. And thank you, God, that we heard a couple of weeks ago from Rob that this bride is not some wishy-washy wimp girl. Und danke, dass wir das gehört haben in einer Botschaft vor kurzem, dass die Braut nicht irgendwie so eine wishy-washy wimp Waschlappen. Ein kein Waschlappen ist. But she's a warrior bride. Aber sie ist eine Kriegerin, eine Kämpferin als Braut. She's a warrior bride. Sie ist eine Kämpferin als Braut. And Jesus, I just pray that you would equip us to be your warrior brides here on the earth. Und Jesus, wir bitten dich, dass du uns zurüstest, dass wir einfach eine Kriegerin sind hier auf Erden. That we would grow up into the maturity of Christ. Und dass wir wachsen hinein in die Reife Christi. And that we would know what our calling is and that we would live out that calling by your grace. Und dass wir wissen, was unsere Berufung ist und dass wir sie einfach ausleben können durch deine Gnade. And that we don't play church. Und dass wir nicht einfach so Kirche spielen. But that we abide in you and that we are with you every day and that we have this relationship with you. Und dass wir in dir bleiben und dass wir bei dir sind am jeden Tag und dass wir diese Beziehung mit dir erleben. Jesus, do this. Jesus, bitte mach das. It's your desire. Es ist ja dein Verlangen. And we are available. Und hier sind wir. Wir sind bereit. Use us. Bitte verwende uns. Let today be a turning point for some of us. Lass einfach heute ein Wendepunkt sein für einige von uns. That we say to him, use me. Dass wir einfach zu ihm sagen, bitte verwende mich. Whatever that means. Egal, was es bedeuten mag. If that is your heart's desire, then just stand. Wenn das dein Herzenswunsch ist, dann steh bitte auf. Just stand, just to show Jesus that you're serious and that the love that you've received from him, that you've freely received, you want to freely give. Steh einfach auf als Zeichen, dass diese Liebe, die du empfangen hast von ihm, dass sie einfach mit der Freiheit, mit der du sie empfangen hast, mit der Großzügigkeit auch einfach weitergibst. That we would abide in you, Jesus, we would abide in your love. Dass wir bleiben in dir, Jesus, dass wir bleiben in deiner Liebe. And that we would pass it on. Und dass wir sie weitergeben. You see your children here standing. You see your bride here standing. Herr, du siehst deine Kinder hier stehen. Es ist deine Braut, die hier steht. And I know your heart is so full of love. Und ich weiß, dein Herz ist so voll Liebe. Equip us, send us out as your warrior bride. Rüst uns aus und send uns aus als deine Braut, eine Kriegerin. Who loves the lost, who loves people like you do. Die Verlorenen liebt und zwar so lieb, wie du sie liebst. Thank you, Father. Danke, Vater.